Was ich zeigen will, oder soll, besser gesagt, ist, aus welchen sozusagen innerwissenschaftlichen, aber auch eben gesellschaftlichen Überlegungen heraus verschiedene Facetten dessen entstanden sind, was man eben jetzt kritische Psychologie nennt, und wie daraus auch in der Entwicklung das nennt, was man subjektwissenschaftliche oder marxistische subjektwissenschaftliche Psychologie nennt. Das sind eine Reihe von Aspekten. Ich will gleich sagen, wenn jemand Fragen hat oder Einwände hat, könnt euch gerne melden. Ich kann das im Zweifel dann auch auf eine andere Weise unterbringen, was ich sagen will, als was ich hier vorbereitet habe. Also wir können das auch dialogisch entwickeln. Fangen wir an. Der erste Aspekt ist eigentlich die Wissenschafts- und Gesellschaftskritik der Studentenbewegung unter dem Aspekt eben der Kritik der Psychologie. Im September 1968 beispielsweise auf dem sozusagen offiziösen Kongress der Deutschen Gesellschaft für Psychologie haben Studierende ein Symposium Psychologie und politisches Verhalten umfunktioniert, wie man das damals so nannte, indem sie das Podium besetzten und 27 Thesen zur Psychologie vortrugen, entgegen dem, was sie eigentlich vorhatten. Und darin heißt es unter anderem in diesen Thesen, die Psychologie gehört zum Korpus derer, die über die schlechten Verhältnisse resonieren, statt sie abzuschaffen. Psychologie entwickelt sich zum Machtinstrument über Hilflose und Kinder. Nicht Erleben und Verhalten sei ein Gegenstand der Psychologie, sondern die Manipulation des Menschen durch den Menschen. Auf einem studentischen Kongress kritischer und oppositioneller Psychologen in Hannover, 69, ging es noch ein bisschen härter zu. Da wurde eine Resolution verabschiedet mit dem Titel Zerschlag die Psychologie als bloße Herrschaftswissenschaft, auch in der DDR. Das war sozusagen die Diskussion, also die Kritik an der Psychologie als einer Herrschaftswissenschaft. Und das ist ja was, was gar nicht so abwegig ist. Es gab dann aber auch Leute, die meinten, dass die Psychologie geeignet ist, sozusagen die Gedanken des Grundgesetzes, dass die Leute sich persönlich entfalten können, umzusetzen. Und es gab weiter in Heidelberg eine Gruppe von Studierenden, die sagten, es geht bei Kritik nicht nur darum, einfach eine andere Meinung zu haben oder sich gegenseitig zu kritisieren, sondern es geht darum, die psychologische Forschung selber oder die Psychologie als Produkt der Gesellschaft, in der sie sich entwickelt hat, zu untersuchen. Holzkamp war damals ein ziemlich arrivierter Experimentalpsychologe, der aber durch die Kritik der Studierenden ins Nachdenken gekommen ist. Der hatte schon zu der Zeit zwei Bücher über Experimentalpsychologie geschrieben. Das eine hieß Theorie und Experiment und das andere Wissenschaft als Handlung. Und der fing dann an, über seine Arbeit nachzudenken. Und das Erste, was er tat, war ein Zusammenhang zwischen der Anordnung des Experiments, also das, was er selber machte, und Herrschaftsverhältnissen herzustellen. Typisch für ihn ein im Kern methodisches Argument erstmal. Und zwar sagt er, in der Anordnung ist das Verhältnis von Versuchsleitung und Versuchsperson so definiert, dass eine dialogische oder symmetrische Beziehung von vornherein unterbunden wird. Damit ist es also die Versuchsleitung, die die Bedingungen diktiert, die den Ablauf des Experiments diktiert und die festsetzt, in welchem Rahmen die Versuchspersonen überhaupt reagieren können. Und er sagte, das ist im Prinzip die Idee einer Normversuchsperson, die sich an die experimentellen Situationen anpasst, wie an irgendwelche undurchschauten Umweltbedingungen. Und da sagt er jetzt Folgendes, das zitiere ich mal, wenn Nachfragen sind, gleich tun. Lebewesen. Wenn man Lebewesen, die eine Geschichte haben, die vernünftig ihre Interessen vertreten können, als Menschen bezeichnet. Wenn man andererseits Lebewesen, die einer fremden, naturhaften Umgebung stehen, die keine Geschichte in dem Sinne haben, die auf bestimmte Reize nur mit mehr oder weniger festgelegten Verhaltensweisen reagieren können, wenn man solche Lebewesen Organismen nennt, also einerseits Menschen, andererseits Organismen, so kann man feststellen, dass bei der ganzen Anlage des Experiments Bestimmungen enthalten sind, durch welche Individuen dazu gebracht werden sollen, sich wie Organismen zu verhalten, nämlich nur zu reagieren auf vorgegebene Verhältnisse, Bedingungen. Das heißt, er kritisiert hier eine Forschungspraxis, die eigentlich auf einem künstlich hergestellten kommunikativen Mangelzustand beruht. Man kann ja im Prinzip sich unterhalten und man kann jetzt Verhältnisse schaffen, indem diese kommunikativen Verhältnisse so reduziert werden, dass es wie so eine Art Mangelzustand ist und dass es keine Verständigung zwischen den Beteiligten geben kann. Und deswegen, jetzt kommt der zentrale Punkt, sagt er, kann man im Experiment bestenfalls erfassen, wie Menschen unter fremdgesetzten Bedingungen reagieren. Nicht aber, ob und wie Menschen sich zu Bedingungen verhalten können, wie sie in sie eingreifen können, wie sie verändern können. Und das heißt, wenn man jetzt sagt, unsere Existenz hat zwei Aspekte, dass wir leben dadurch unter vorgegebenen Bedingungen, wir können aber auch in sie eingreifen, was Holzkamp nennt auf der einen Seite objektive Bestimmtheit als die Bedingungen und subjektive Bestimmung als die Möglichkeit des Eingreifens, sagt er, ist dann im Experiment dies in gewisser Weise verkürzt, nämlich nur über die objektive Bestimmtheit. Und wenn jetzt nicht theoretisch berücksichtigt wird, was in dieser methodischen Anordnung passiert, dann ist das praktisch die Durchsetzung eines Menschenbildes, das um wesentliche Dinge verkürzt ist. Damit würde, sagt er, der Gegenstand der Psychologie eigentlich verfehlt. Wenn man das jetzt sich mal anguckt, muss man aus heutiger Sicht sagen, dass dem weniger jetzt eine ausgearbeitete Subjektkonzeption zugrunde lag, sondern eigentlich eine alltägliche und allgemeine Erfahrung, die wir eigentlich alle haben, nämlich, dass Menschen eigentlich doch ihre Bedingungen verändern können, allerdings auch, dass sie es manchmal gar nicht tun. Auch, dass sie daran gehindert werden. So. Das heißt, der Alltag, das, was wir auch als Alltagserfahrung haben, wird jetzt gegenüber dieser experimentellen Praxis geltend gemacht, aber keineswegs idealisiert. Es ist nicht so, dass jetzt der Alltag irgendwie wunderbar ist, wie das ja zum Teil in manchen qualitativen Forschungsmethoden der Fall ist, dass man da sagt, wir müssen dem Alltag wieder Geltung verschaffen, so als wenn der Alltag, in dem wir alle leben, dadurch bestimmt wird, dass man sich ständig intersubjektiv verständigt, versucht, andere zu verstehen, wahnsinnig freundlich zueinander ist, Bedingungen schafft, wo man herrlich leben kann und so, sondern das ist ja eine Idealisierung des Alltags. Und er hat jetzt erstmal nur diese allgemeine Erfahrung. Und dann hat er sich in dem Zusammenhang auf Habermas bezogen, denn der Habermas hat schon 1965 zwischen technischer und emanzipatorischer Relevanz unterschieden. Und das ging schon ein bisschen über diese bloße Kritik raus. Und er sagt, emanzipatorisch relevant, der Jochen hat das in der Einführungsveranstaltung, glaube ich, zitiert, Jochen Kalbein, ist eine Forschung, insofern sie zur Selbstaufklärung des Menschen über seine gesellschaftlichen und sozialen Abhängigkeiten beiträgt. Das wäre emanzipatorisch relevant. Während technisch relevant ist, dass man guckt, wie Menschen eben unter vorgegebenen Bedingungen reagieren oder wie man sie am besten kontrollieren kann. Wobei man natürlich auch sagen kann, dass es sozusagen psychologische Untersuchungen gibt, die jetzt vielleicht nicht unbedingt dieses Herrschaftsinteresse bedienen, sondern natürlich auch eine Art von gewissen technischen Interesse haben, zum Beispiel, wie viele Reize ein Mensch gleichzeitig verarbeiten kann. Das sind ungefähr 7. Und das kann man mit verschiedenen Methoden analysieren. Als ich noch studiert habe 1966, da gab es ein sogenanntes Mirke-Determinationsgerät. Da musste man dann irgendwie auf verschiedene Knöpfe drücken und die Reaktionszeiten wurden immer kürzer. Und irgendwann gibt man auf und hammert da nur noch irgendwie völlig besinnungslos drauf rum. Und dann kann man feststellen, dass das bei 7 Reizen gleichzeitig etwa ist. Und das ist natürlich eine interessante Untersuchung, wenn man wissen will, wie Fluglotsen, wie viele Reize die verarbeiten können. Das ist ja die wahnsinnig emanzipatorisches Interesse, aber das sind Sachen, die man durchaus auf diese Weise untersuchen kann. Wir können vielleicht nachher auch noch in der Diskussion gucken, was es sonst noch für experimentelle Fragestellungen geben kann, die ausgesprochen interessant sind. Gut, was Holzkamp aber jetzt machte, und jetzt kommt auf einmal Marx rein in die Frage, das hatte sich übrigens so abgespielt, dass Holzkamp sich natürlich fragte, wie kann man denn die gesellschaftlichen Verhältnisse bestimmen? Und er ist in ein studentisches autonomes Seminar gegangen, das sich mit Karl Marx und der Kritik der politischen Ökonomie befasst hat. Und da hat er sich reingesetzt und mitgearbeitet und hat da unter dem Einfluss dieses autonomen Seminars seine Vorstellung verändert. So, aber er hat jetzt diesen Befund, das ist nur so eine kleine Nebenbemerkung, bezogen, diese mit der Normversuchsperson, auf die von Marx kritisierte Vorstellung vom abstrakt menschlichen Individuum. Das sei ein Ergebnis der Abstraktion von konkret gesellschaftshistorischer Lage des Menschen. Das stammt aus den Feuerbach-Thesen von Marx. Das hört sich jetzt ziemlich kompliziert an, dessen würde ich das ganz gerne an einem Beispiel erläutern. Und zwar, das Beispiel bringe ich öfter, vielleicht kennt es auch schon jemand, am Beispiel eines notorisch unkonzentrierten Schülers. Also es ist ja klar, es ist dieser konkrete Schüler, der ständig unkonzentriert ist, der eine Konzentrationsstörung hat, der die Eigenschaft unkonzentriert besitzt. Trotzdem kann man jetzt sich natürlich überlegen, ob dieser konzentrationsschwache Schüler es mit einem didaktikschwachen Lehrer zu tun hat. Jetzt kann man sich überlegen, ob dessen Didaktikschwäche wiederum damit zu tun hat, dass er sich unter dem Druck von Lehrplänen fühlt, die sich wiederum Leute ausgedacht haben, die dies oder jenes durchsetzen wollen und so weiter und so fort. Wenn man diese ganzen Dinge mitbedenkt, dann kommt man dazu, dass die bloße Feststellung Konzentrationsstörung des Schülers auf einer Abstraktion beruht. Und zwar auf einer Abstraktion von den ganzen Vermittlungsdingen, die ich gerade genannt habe. Also abstrahieren ist ja nur Latein für absehen von. Und das heißt, wenn ich mich nur auf die Eigenschaften dieses Schülers konzentriere, sehe ich möglicherweise ab von den Vermittlungsprozessen, aus denen heraus verständlich wird, warum dieser Schüler mit diesem Problem zu kämpfen hat. Das heißt, unter dem Aspekt ist, was so total konkret aussieht, wie das Kosi genannt hat, pseudokonkret. Es ist pseudokonkret, weil ich nicht mit berücksichtige, mit welchen Vermittlungen das zu tun hat. Das heißt, wir müssen uns konkrete Individuen, individuelle Eigenarten, in dem Sinne gesellschaftlich vermittelt denken. Und wenn jetzt Eigenschaftskonzepte oder auch Persönlichkeitskonzepte von diesen Vermittlungen absehen, dann ist es genau dieses Problem. Es kommt noch was dazu, dass nämlich dann die Gefahr besteht, dass man objektive Beschränkungen den Leuten als subjektive Beschränktheiten in die Schuhe schiebt. Und dann, anders formuliert, gesellschaftliche Sachverhalte werden personalisiert. Und dieses Moment der Personalisierung, das heißt, den Leuten als persönlich in die Schuhe zu schieben, was Verarbeitungsweisen gesellschaftlicher Behinderungen sind, ist eine Kernkategorie eigentlich jedweder Psychologie. Die Parallelkonzeption dazu ist die Naturalisierung, die ich jetzt nicht im Einzelnen darstellen will, die aber sehr schön im Konzept der Begabung zum Ausdruck kommt, nämlich dass sozusagen das, was wir tun, auf quasi natürlichen Dispositionen beruht, die vielleicht ein bisschen modelliert werden durch Verhältnisse, aber im Kern eine Art von Disposition. Und wo jetzt beispielsweise bei dem Begabungskonzept eben flöten geht, dass rein methodisch gesehen, was man beobachten kann, sind Leistungen. Das kann ich beobachten. Ich kann beobachten, dass jemand sozusagen, wie jemand Klavier spielt oder dass jemand Klaviere tragen kann oder Schweine niedermachen kann in einer bestimmten Zeit und solche Geschichten. Das sind alles Leistungen, die man beobachten kann. Wenn ich jetzt sage, diese Leistungen beruhen auf Begabung, dann wird eigentlich etwas, was man beobachtet, dann wird nicht mehr unterschieden zwischen dem, was man beobachten kann und dem, was ein Deutungskonzept für Beobachtung ist. Begabung direkt kann man nicht beobachten. Sondern es ist ein Konzept, mit dem ich Leistungen und Leistungsunterschiede deute. Und zwar ein Konzept, zu dem es auch Alternativen gibt. Aber man kann es nicht sehen. Das ist sozusagen nicht möglich. Und das ist auch so ein Beispiel für Naturalisierung, sofern man dann von diesen ganzen gesellschaftlichen Vermittlungen absieht. Also dass beispielsweise jemand, der sozusagen mehr Schweine niedermacht pro Minute als ein anderer, also auch bestimmte Ausbildungsgeschichten sind oder sonst wie. Sondern das ist ja sozusagen nicht der sozusagen von Natur aus begabte Schweineschlechter, sondern das sind dann irgendwelche anderen Sachen, die damit noch reinkommen. So, jetzt kommt die Frage, wie ist denn eigentlich das Problem, die gesellschaftliche Lage des Menschen in der Psychologie mit einzubeziehen. Denn die gesellschaftliche Lage des Menschen ist ja selber kein psychologischer Sachverhalt. Das ist ja was anderes. Das heißt, was muss man eigentlich tun, wenn man das Verhältnis von Gesellschaft und Individuum psychologisch begreifen will? Und als Holzkamp sich, oder die kritische Psychologie, sich diese Frage stellte, gab es eigentlich schon zwei vorfindliche Lösungen, die aber von der kritischen Psychologie oder Klaus Holzkamp oder den Leuten, mit denen er zusammenarbeitete, problematisiert wurde. Das eine waren sozusagen das, was man Milieutheorie nennen kann, ein bisschen soziologische Konzeption, nämlich zu sagen, dass das, was als Individuum mit seinen Eigenschaften und so weiter imponiert, ist der Schnittpunkt vieler gesellschaftlicher Bedingungen, die dann sich in dem Individuum bündeln. Und daran kritisierte er dann, dass das aber im Grunde dieselbe deterministische Denkweise ist, die auch im Experiment ist. Nämlich, ich habe bestimmte Reize und darauf reagieren die Leute. Und das wird jetzt nur auf die Gesellschaft übertragen. Und dann sind die Einzelnen quasi Produkt dieser gesellschaftlichen Einflüsse. Und ihre subjektiven Potenzen sind raus. Das war die eine Lösung, sozusagen marxistische oder manche Sachen dann eben auch pseudomarxistische Milieutheorie, weil das Subjekt raus war. Und das andere war in Verbindung mit der Psychoanalyse, von der Geschichte der Psychoanalyse oder von der Geschichte des Marxismus her, bezog sich das auf die Frage oder haben sich die Leute, die diese Konzeption sich überlegt haben, gefragt, wie kommt das eigentlich dazu, dass die Menschen, insbesondere irgendwelche Proleten, sich nicht gegen ihre Ausbeutung, ihre verheerenden Lebensumstände wehren. Und dass das offensichtlich durch ökonomische Theorien nicht hinreichend erklärt werden kann und dass man deswegen sozusagen Psychologie braucht, um das erklären zu können. Und man stützte sich dann dabei auf die Psychoanalyse mit der Argumentation, bei diesen Menschen in dieser Gesellschaft werden von vornherein ihre Trieb- und Glücksansprüche von Kindheit an total unterdrückt, insbesondere über die Unterdrückung der Sexualität. Und in dem Maße, wie sie diese Art Unterdrückung verinnerlichen, sind sie dann nicht mehr in der Lage, auch in ihre Verhältnisse einzugreifen. Und dass also von daher man sozusagen die Psychoanalyse braucht, um darüber zu einer Befreiung des Individuums zu kommen, die dann wiederum kollektiv die Gesellschaft befreien sollen. Das ist sozusagen die vereinfachte Darstellung. Das wurde von uns oder denen, die das damals verarbeitet haben, aus dem Grund abgelehnt, weil die Psychoanalyse, jedenfalls wie sie da dann auch von Freud konzipiert wurde, eine, wie die kritischen Psychologen sagten, eine ahistorische Triebtheorie hat, eine naturalistische Triebtheorie, die eigentlich bedeutet, dass man das Verhältnis von Individuum und Gesellschaft nur so sehen kann, dass es ein radikaler Gegensatz ist. Dass es sozusagen eine repressionsfreie Gesellschaft deswegen nicht geben kann, weil wenn die Triebe, die die Menschen haben, befreit würden, würden die alle praktisch über sich selber herfallen. Und deswegen müsste immer eine bestimmte Art von repressiver Regulation sein. Also Marcuse hat dann gesagt, es gibt eine Surplus-Repression, aber es muss eine Grundrepression geben, weil sonst die Leute übereinander herfallen. Ja, und sich gegenseitig umbringen, vergewaltigen und sonst wie. Und dass sozusagen diese Art von ahistorischen Trieben eigentlich einer gesellschaftlichen Regulation oder vernünftigen Zusammenleben entgegensteht. Und das war dann, wo die Frage ist nicht, gibt es nicht eine Alternative, dass man das Verhältnis von Naturgeschichte, Gesellschaftsgeschichte und Individualgeschichte anders fassen kann, als mit diesen ahistorischen Triebtheorien, die sich ja auch nicht systematischer biologischer Forschung verdanken, sondern in gewisser Weise sozusagen theoretisch konstruiert worden sind. So, das war die Ausgangssituation zu der Zeit. Man sagte, gibt es jetzt dazu eine Alternative? So, dann gab es den ersten Kongress 1907, ersten Kongress Kritische Psychologie 1979. 77. Bitte? 77, oder? Habe ich das nicht gesagt? 79. Nee, ja klar, steht doch hier. Na ja, gut, okay. 77. und der Veröffentlichung war 78. Und da ging es eben um die Frage, kann es, da war schon die Bedeutung sozusagen des Marxismus realisiert, kann es im Rahmen der marxistischen Theorie eine kritische oder eine marxistische Psychologie geben? Und das wurde dann im Prinzip mit Ja beantwortet von Klaus Holzkamp, indem er sagte, der Marxismus, ich habe es im Einleitungsvortrag schon gesagt, der Marxismus als Gesellschaftstheorie ist sozusagen eine bestimmte, also eine allgemeine Subjektwissenschaft, nämlich eine Wissenschaft darüber, wie man eigentlich die Widersprüche der bürgerlichen oder kapitalistischen Gesellschaft beseitigen kann. Und die kritische Psychologie wäre in dem Zusammenhang eine besondere Wissenschaft, die sich nämlich um die Frage sozusagen der individuellen Aspekte dieses Moments von Befreiung und Emanzipation kümmert. Und insofern müsste man auch nochmal sagen, also die Frage, kann es im Rahmen der marxistischen Theorie eine kritische Psychologie geben, würde ich sagen, ist eine falsch gestellte Frage, weil es die marxistische Theorie gar nicht gibt, sondern man kann höchstens sagen, kann es im Rahmen der marxistischen Denkweise oder des marxistischen Paradigmas eine Psychologie dieser Art geben. So jedenfalls, da wurde gesagt, ja, und dann war die Frage, wie kann das denn jetzt funktionieren und wie kann das denn aussehen? Mit dieser Frage war natürlich schon sozusagen der Umstand beantwortet, dass man nicht nur die Psychologie kritisieren wollte, sondern schon auch eine alternative Psychologie schaffen wollte, was durchaus nicht unumstritten war, weil auch viele Leute aus dieser Generation sagten, in dem Augenblick, wo man versucht, eine positive Psychologie zu entwickeln, begibt man sich genau in den Zusammenhang von Unterdrückung und Repression rein, in dem die Psychologie sowieso schon drin steckt. Das war dann ein zentraler Differenzpunkt damals. Manche Leute sagen, das kann man nicht, manche schon. Jedenfalls der Arbeitskreis um Klaus Holzkamp hat sich dann die Aufgabe gestellt, die gesamte Psychologie durch Kritik, das zitiere ich jetzt, und Revision ihrer Grundbegriffe, darin eingeschlossen auch methodische Vorstellungen, auf eine neue wissenschaftliche Grundlage zu stellen. Und damit auch die Möglichkeit zu haben, andere Ansätze unterschiedlich bewerten zu können. Denn wenn man immer nur sagt, also Behaviorismus, Psychoanalyse, Dissonanztheorie, ist alles bürgerlich, kann man im Prinzip so sagen, hat man nur nicht viel von, weil dann die differenziellen Erkenntnismöglichkeiten, die diese Ansätze bringen, damit gar nicht beurteilt werden, sondern dass man das sehen muss. Es gab zwei Möglichkeiten, sich dem zu nähern. Das eine war zu gucken, kommt eigentlich die Psychologie her, wie sind eigentlich diese psychologischen Begriffe entstanden in der Gesellschaft, wann ist das Individuum oder das Subjekt so zum Problem geworden, dass auf einmal eine eigene Wissenschaft daraus entstanden ist. Das war ja vorher nicht, das war in Philosophie behandelt, das weißt du, aber jedenfalls in der Psychologie ist das ja irgendwann im 19. Jahrhundert entstanden. Und die anderen haben gesagt, das war wieder Holzkamp und seine Leute, die haben gesagt, nee, wir müssen vor allen Dingen gucken, wie eigentlich das Psychische selber entstanden ist. Also wie das, was wir jetzt als Emotion, Motivation kennen und solche Sachen, wie ist das eigentlich möglich geworden, wie ist das entstanden, auch schon vor unserer Gesellschaft, wie ist es überhaupt möglich geworden, dass sozusagen Menschen mit ihren Fähigkeiten entstanden ist und aus der Überlegung heraus, dass man über das, was man sieht, mehr erfährt, wenn man die Geschichte kennt. Und dann war die Geschichte des jeweiligen. Und dann war die Frage, es gibt eine individuelle Geschichte, es gibt eine Gesellschaftsgeschichte, aber es gibt eben auch eine Naturgeschichte und wir sind ja in gewisser Weise auch Naturwesen und wir müssten eigentlich versuchen herauszufinden, ob wir das rekonstruieren können und auf die Weise psychologische Begriffe selber gewinnen können. Das wäre jetzt natürlich ein eigener Punkt zu sagen, wie das im Einzelnen verlaufen ist, was ich jetzt eigentlich hier nicht machen wollte, sondern das nur als sozusagen die Aufgabe darzustellen und nochmal sagen, warum das eigentlich wichtig ist, auch einen Begriff von menschlicher Natur zu haben. Man könnte ja sagen, das geht uns nichts an, so relativ egal. Aber es ist ja nun so, dass man ja schlecht leugnen kann, dass wir auch Naturwesen sind. Also wir müssen ja irgendwie essen, unseren Stoffwechsel regulieren. Und das andere ist, dass man ja immer auch vor dem Problem steht, dass man damit konfrontiert zu sein, dass bestimmte Lebensäußerungen von Menschen sozusagen mit ihrer Natur erklärt werden. Also, dass Männer besonders aggressiv sind, dass Frauen besonders fürsorglich sind oder was auch immer so eine Erklärung sind, oder dass die Unterschiede zwischen Männern und Frauen eben von Natur aus so sind und nur geringfügig modifiziert werden können. Und das Problem besteht eben darin, dass in unserem aktuellen Verhalten sozusagen natürliche, potenziell natürliche, gesellschaftliche oder auch individuelle biografische Dimensionen unentwirrbar vermischt sind. Das ist ja sozusagen erstmal nicht zu sehen und das kann man nur analytisch rauskriegen. Und das ist dann genauso wie diese Unterscheidung von Sex und Gender, der Versuch ist, solche Sachen zu unterscheiden, war das sozusagen der Versuch, sozusagen die Genese des Psychischen so zu bestimmen, dass man auch gegen solche naturalisierenden Vorstellungen was nehmen konnte. Also im Rahmen dieser Untersuchung, historisch-empirischen Untersuchung, hat sich dann sozusagen das Konzept gesellschaftlicher Natur ergeben. Ich will aber nur noch einen Punkt sagen. Es geht darum, der zentrale Gedanke ist der, in der Rekonstruktion, dass man sagt, dass genetisch frühere, also was entwicklungsgeschichtlich früher entstanden ist, ist das begrifflich allgemeinere, das ist der allgemeinere Begriff, und das, was später entstanden ist, ist spezieller. Das könnte man vielleicht mal kurz erläutern am Beispiel der klassischen Konditionierung, und zwar sozusagen Reizreaktionslernen. Das ist jedenfalls bei den Leuten, die Psychologie studieren, ja sicherlich irgendwie einigermaßen bekannt. Man kann sagen, dass dieses Reizreaktionslernen ja eine sehr allgemeine Form des Lernens ist, die wir teilen mit vielen anderen Lebewesen, die das auch können. Bedeutungsvermitteltes Lernen entsteht aber viel später erst und ist spezifisch für Menschen. Das Beispiel, was wir da immer gerne bringen, ist das mit der Fahrschule. Kennen das alle? Nee, gut, dann bringe ich es nochmal. Man könnte Fahrlehrer und Fahrlehrerinnen könnten ja sagen, wir bringen die Bedeutung von Bremslichtern den Leuten sozusagen über Reizreaktionslernen bei. Das würde bedeuten, dass die fahren und kacheln dann so sagen wir 15 bis 20 Mal auf vorher ihnen fahrende Autos drauf und kriegen dann irgendwie mit, dass das langsamer werden der vor ihnen fahrenden Fahrzeuge auf irgendeine Weise verbunden ist mit dem Aufleuchten von zwei kleinen roten Lämpchen. Und dann würde man dann nach 20 Mal, haben die das denn kapiert und fangen auch auf die Bremse anzutreten. So ein normaler Fahrlehrer, normale Fahrlehrerin würde das nicht so machen, sondern die würde sagen, die Bremsen haben die und die Bedeutung, das muss man eigentlich nur einmal sagen. Und dann kann man sozusagen die Leute auf die Straße lassen. Dieses bedeutungsvermittelte Lernen ist sozusagen sehr viel später und spezifischer als dieses Reizreaktionslernen, aber wir können das auch. Auch dann, wenn wir sozusagen in bestimmten Situationen sind, wo wir die Lage gar nicht durchschauen. Ja? Zum Beispiel auf Reizreaktionen zurückgeworfen sind beispielsweise Angler. Ja? Die durchschauen die Situation, in der sie sind, überhaupt nicht. Die werfen ihre Angel irgendwo rein und müssen dann abwarten, bis der Fisch irgendwie anbeißt. Blicken da überhaupt nicht durch. So, und wenn die jetzt zum Beispiel, jetzt haben wir ja zum Beispiel im Rahmen des Reizreaktionslernens, haben wir das Konzept der intermittierenden Verstärkung. Das heißt, dass bei intermittierender Verstärkung die Löschungsresistenz sich erhöht. So würde der Psychologe das sagen, ich sage das mal ein bisschen anders. Also wenn bei einem Reiz eine bestimmte Reaktion erfolgt und diese Reaktion wird jedes Mal belohnt, es gibt einen Reiz zur Reaktion und das wird jedes Mal eine Belohnung. Dann ist die Verbindung relativ schnell und wenn dann aber die Belohnung aufhört, ist auch die Trennung wieder relativ schnell. Wenn ich aber intermittierende Belohnung habe, das heißt nur jedes 15. Mal oder so kommt die Belohnung, dann hört die Belohnung völlig auf, brauche ich relativ lange, bis ich kapiere, dass jetzt nichts mehr kommt. Und das ist beim Angler der Fall. Der wird ja intermittierend verstärkt. Da beißt ja nicht jedes Mal der Fisch an, sondern wie auch immer. Wenn der jetzt an einem See steht und sozusagen tagelang angelt und kommt nichts, dann wird er irgendwann aufhören, das nicht mehr tun, wenn er jedes Mal verstärkt würde. Und es geht nichts mehr, dann wird er wahrscheinlich früher gehen. Das ist ein Konzept, das ist das Konzept intermittierender Verstärkung. Und das ist sozusagen auch in der Psychologie sehr gut realisiert in experimentellen Anordnungen. Aber, das ist jetzt der Sinn von Begriffen. Der Umstand, dass das empirisch realisiert ist, heißt, sagt noch nichts über die Relevanz dieses Lernkonzepts für menschliches Lernen aus. Das ist empirisch realisiert, aber über die Relevanz, die das für unser Leben hat, wird damit überhaupt nichts gesagt. Und das ist sozusagen die Bedeutung, die darin besteht, dass man bestimmte, also dass Begriffe so entwickelt und definiert werden, dass man diese Unterscheidungen machen kann und dann eben auch diese verschiedenen Lernebenen hat. So, jedenfalls, dieses historisch-empirische Verfahren diente dazu, also bestimmte psychologische Begriffe sozusagen so zu rekonstruieren. Das kann man in verschiedenen Zusammenhängen nachlegen, auch in meiner Einführung, welche Probleme dabei aufgetaucht sind, wie schwierig das ist, was da alles an Hypothesen drin steckt und wie das im Einzelnen funktioniert hat. Das würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber das ist jedenfalls die Grundidee, historisch zu rekonstruieren, wie das Psychische in weiterer Differenzierung immer entstanden ist. Das Weitere, führte dann zu dem Moment gesellschaftlicher Natur, zu der man eigentlich nur sagen kann, dass sie darin besteht, dass Menschen in der Lage sind, sich zu vergesellschaften und an dem Prozess der Gesellschaft teilzunehmen, aber andere Bestimmungen, die jetzt bestimmte aktuelle Verhaltensweisen auf die Natur zurückführen wollen, sozusagen jedenfalls an diesen Ergebnissen vorbeigehen. Und insofern ist es ein kritisches Konzept gegenüber Naturalisierung. Das zweite ist jetzt der Punkt, den wir gesamtgesellschaftliche Vermitteltheit individueller Existenz nennen, nämlich dass sozusagen Menschen in Verhältnissen leben, wo sie nicht mehr unmittelbar realisieren müssen, was ihnen vorgegeben wird oder unmittelbar auf Reize reagieren müssen, sondern dass sie sich zu Reizen und zu Bedeutungen verhalten können, dass sie auch Nein sagen können, dass sie Alternativen wählen können, dass auch nicht zwingend ist, auch für den eigenen Lebensunterhalt, dass jeder direkt arbeitet, sondern dass das über Vermittlungsverhältnisse läuft, Familie, Elternschaft, sonst wie. Also all diese Prozesse spielen eine Rolle. Und das ist mit diesem Moment der Vermitteltheit gemeint, dass es keine Determinationsbeziehung gibt zwischen gesellschaftlichen Verhältnissen, sondern, wie Holzkamp das sagt, es gibt eine Möglichkeitsbeziehung. Wir können, wir müssen uns auch zu den Verhältnissen verhalten. Und wenn man die jetzt sozusagen bestimmen will, dann muss man konkret gucken, was bedeutet das für die Gesellschaftsform, was bedeutet das für Produktionsverhältnisse, was heißt das für Geschlechterverhältnisse, was heißt das für ethnische Diskriminierung und so weiter und so fort. Und wenn man diesen Gedanken hat, dann wird bedeutsam oder wurde für uns bedeutsam die Unterscheidung von Bedingungen, das ist jetzt so ein Punkt, der geht jetzt schon so ein bisschen in diese Richtung Subjektwissenschaft, Bedingungen, Bedeutungen und Prämissen. Was heißen Bedingungen oder Bedingungsstrukturen? Das sind die sozusagen objektiv-ökonomischen Lebensumstände, mit denen wir zu tun haben. Bedeutung, wollen darauf verweisen, dass diese Bedingungen für uns immer Handlungsmöglichkeiten oder auch Handlungsbehinderung bedeuten. Das ist schon ein Bezug der Bedingungen zu den einzelnen Individuen und Subjekten. Also was wir als Bedingungen erleben, sind Handlungsmöglichkeiten oder Behinderung. Der Punkt ist ja der, wir wollen gucken, wie können wir diese objektiven Bedingungen mit den subjektiven Realisierungsweisen vermitteln. Und da sind diese Begriffe der Versuch, das zu tun. Und Prämissen sind sozusagen die subjektiven Akzentuierungen, die die Einzelnen im Hinblick auf die Bedingungen oder Bedeutung vornehmen. Was sagen die Einzelnen, was ist jetzt für mich in diesen Bedeutungen relevant? Also nehmen wir an, wir haben die Struktur Universität, Bildungssystem, das ist sozusagen erstmal ein objektiver Sachverhalt, auch die Baulichkeiten, die hier existieren, der Raum, der hier ist, die Vorhänge, die wir haben, damit wir nicht anfangen zu kochen und so. Das sind jetzt erstmal objektive Bedingungen. Handlungsmöglichkeiten, Behinderung ist jetzt, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, sich dazu zu verhalten, sich auch in den sozusagen in diesem Studium zu wählen, sich zu Prüfungsordnungen zu verhalten, verschiedene Möglichkeiten, sofern Wahlangebote sind, irgendwie wahrzunehmen. Das sind Handlungsmöglichkeiten und Behinderung. Und die Prämissen wären jetzt das, was der Einzelne oder die Einzelne für sich als eben besonders relevant hervorhebt. Also sagt, ich werde den Schwerpunkt klinische Psychologie wählen, ich werde versuchen, eine Diplomarbeit mit anderen zu machen, ich mache eine Gruppenprüfung, keine Einzelprüfung, das wären Prämissen. Ich bin sofort zurück, ein Augenblick. Ja. So. Und insofern ist sozusagen die Analyse die zwischen Prämissen und Gründen, aber Prämissen als die subjektiven Bezüge auf gesellschaftliche Verhältnisse, wobei man jetzt noch unterscheiden muss oder wichtig ist zu sagen, wir können uns nie zu der Gesellschaft als Ganzer verhalten, sondern immer nur zu Ausschnitten. Die Gesellschaft als Ganze ist eine Abstraktion, wir können es immer nur konkret zu Ausschnitten verhalten. Also das heißt, was wir als Beruf haben, Haushalt, Freizeit, Liebesbeziehungen, Erziehung, Hobby, Arbeit in Vereinen, Parteien, das sind die Ausschnitte, die wir mitkriegen. Der einzelne Mensch ist in einem bestimmten Beruf tätig oder nicht, oder er ist arbeitslos, er ist Single oder nicht, er hat Kinder oder nicht, er hat eine kranke Oma oder nicht, er ist total verknallt oder nicht. Das sind alles verschiedene Sachen, die eine Rolle spielen und die aber in der Art und Weise, wie sie realisiert werden, immer aber auch die Bezüge zu diesen gesellschaftlichen Vermittlungen haben. Das wollte ich nur noch sagen und jetzt. Ja. Kann der Begriff Sinn der Synonym für Prämisse benutzt werden? Also, so hatte ich das jetzt in einem anderen Workshop aufgeschnappt. Könnte man in gewisser Weise sagen, weil es ist nur eine andere Theorietradition, nämlich die Frage, dass man den quasi den Eigensinn der Subjekte versucht zu realisieren. Weswegen ich persönlich sozusagen auf den Begriff Prämissen Wert lege, weil in der, bei dem Begriff des Sinns nicht zwingend dieser Zusammenhang zu gesellschaftlichen Verhältnissen mitgedacht ist. Sinn kann auch eine subjektive Sinnstiftung sein, die ist nicht zwingend gebunden daran, dass man analysiert, was sind eigentlich die gesellschaftlichen Bedeutungen, die in dem Sinn da realisiert werden. Ja. Es gibt Auseinandersetzungen auch über die Frage objektiver, subjektiver Sinn, das ist im ersten Band der Motivationswende von Ute Osterkamp. Und da, also das sind aber jetzt spezifische Theorietraditionen, die dann auch von Leontief herstammen. Aber ich glaube schon, dass die Intention sozusagen auch dieser sozusagen aus dem interpretativen Paradigma stammenden Sozialwissenschaft, nämlich Sinn, den Eigensinn der Leute geltend zu machen gegenüber Determinationsvorstellungen, wo die sagen, ja. Sofern es darum geht, dass die Leute nicht determiniert sind durch Verhältnisse, sondern sich ihren eigenen Sinn drauf machen, würde ich sagen ja, ich würde sagen nein. Sofern es darum geht, wie jetzt in dem Paradigma auch der Zusammenhang zu gesellschaftlichen Bedingungen hergestellt wird, da würde ich jetzt sagen, dass der Prämissenbegriff da also deutlicher ist. Also das heißt, wenn wir über Befindlichkeiten von oder Handlungsmöglichkeiten von Leuten oder von uns selber nachdenken, dann dürfen eben diese gesellschaftlichen Sachen nicht außen vor bleiben. Und insofern sind auch, das ist ja immer wieder, dachte ich ja auf der Ferienuni auf, gesellschaftstheoretische Analysen sind also auf jeden Fall unverzichtbar, aber die konkrete psychologische Bedeutung hat sich immer vom Standpunkt des Subjekts zu erweisen. Das ist der zentrale Punkt. Es geht immer in individualpsychologischer Frage, welchen kann man ruhig sagen, welchen Sinn, welche Bedeutung hat das für mich und was wähle ich da als Prämisse? Und ein wichtiger Punkt, der jetzt übrigens mit der Sinnfrage nochmal zusammenhängt, ist die Frage der Situation, dass auch eine Argumentation ist gegenüber der sozusagen von Situation abstrahierenden Art der experimentellen Untersuchung, muss der Umstand stark gemacht werden, dass Menschen in Situationen existieren. Und das würde ich als kritischer Psychologe auch sagen. Ich würde aber sagen, dass das nur die halbe Miete ist, weil der zentrale Punkt der ist, dass Situationen auch in gesellschaftliche Strukturen eingebunden sind. Und dass gesellschaftliche Strukturen diese Situation sozusagen mitbestimmen. Das kann man sich vorstellen, wenn man sich dieselben drei Personen, sagen wir mal, ein Prof, ein Mitarbeiter und eine Studentin vorstellt, die sitzen in der Mensa und unterhalten sich. Sitzen da irgendwie so am Tisch rum und essen und unterhalten sich und sonst wie. Das ist eine bestimmte Situation. Ein bisschen was Entspanntes und so. Und jetzt habe ich dieselbe Situation, wieder so am Tisch, da sitzen die rum. Und man hat das Gefühl, dieses Entspannte ist so ein bisschen weg. auf der studentischen Seite fangen an, sich rote Flecken im Gesicht zu bilden und so. Und dann stellt sich raus, die Situation ist nicht die der Mensa, sondern in der Prüfung. So, und das sind dieselben drei Leute, es ist dieselbe situative Anordnung, aber die gesellschaftliche Struktur, die in die Situation reinwirkt, ist eine total andere. Und das ist, glaube ich, ein Beispiel dafür, dass wenn man Situationen nicht auf die gesellschaftlichen Strukturen bezieht, die dafür bedeutsam sind, dass man dann wesentliche Momente menschlicher Existenz verfehlt. So, also das war jetzt der Versuch, wie kann man Gesellschaften, Individuum zusammenbringen. Denn die Probleme, vor denen wir in der Psychologie generell stehen, ist entweder die Sachen werden auseinandergerissen, dass sie nichts miteinander zu tun haben, oder sie werden so eng gefasst, dass die Menschen quasi determiniert sind durch die Verhältnisse. Und was wir da versuchen, ist, diesen Prozess abzubilden, dass man einerseits die Bedeutung der Lebensumstände erfasst und andererseits aber auch die Möglichkeit erfasst, wie sich die Menschen dazu verhalten können. Und dazu ist jetzt der zentrale Begriff, der da entwickelt worden ist, der Handlungsfähigkeit, der nämlich sozusagen den Blick lenkt auf das Verhältnis, was ich schon nannte, von Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen. Und zwar, was uns daran interessiert, wie diese Handlungsmöglichkeiten und Behinderungen mit Machtverhältnissen verbunden sind. Und dann ist die Frage besonders interessant, warum arrangieren sich Menschen mit Fremdbestimmung, warum wehren sie sich nicht und warum nehmen sie bestimmte Angebote wahr, warum nehmen sie andere Angebote nicht wahr. Warum fallen sie sich jenseitig sozial in den Rücken? Warum gehen Eltern mit ihren Kindern verheerend um? Warum lassen sie keine Freiheiten? Und was sind alles so Denkformen, die da in gewisser Weise reinkommen? Weswegen glauben Leute, dass wenn man Kindern Spielräume lässt, die sich dann zu kleinen Monstern entwickeln, warum wird es so gesagt, dass man sozusagen erziehungsmäßig sagt, wir müssen aber Kindern unbedingt Grenzen setzen? Und nicht sagt, die gemeinsame Lebensperspektive von Eltern und Kindern könnte ja sein, permanent Grenzen zu überwinden, wäre ja auch denkbar. Nein, es werden Grenzen gesetzt. Warum denkt man so, dass man Grenzen setzen muss? Was ist für eine Art von Vorstellung von Kindern da? Also man denkt, wenn man denen keine Grenzen setzt, dann tanzen die mir nur auf der Nase rum, sind irgendwelche Krümelmonster und wie auch immer. Also dass solche Fragen einfach gestellt werden und dann geguckt werden, was hat das mit unseren Wahrnehmungen zu tun, mit unseren Emotionen, mit dem, wie wir motiviert sind. Und dabei taucht natürlich das Problem auf, dass vieles, was wir tun, uns gar nicht so wahnsinnig bewusst ist, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns nicht so richtig absehen können. Und da würde kritisch-psychologische Forschung darin bestehen, den Versuch zu machen, solche Sachen aufzuschlüsseln. Und wir haben das dann gefasst eben in den Begriffspaar restriktive versus verallgemeinerte Handlungsfähigkeit. Und restriktiv soll heißen, wann lasse ich mich auf Restriktionen ein, die nicht zwingend, aber möglicherweise doch andere oder auch mich selber schädigen. Wenn ich so ein Kind in dem Sinne behandle, indem ich immer denke, dass dessen Freiheitsbemühungen eigentlich reglementiert werden müssen, dann ist es ja nicht nur so, dass ich damit dem Kind in gewisser Weise Gewalt antue, sondern auch meine Beziehung zum Kind versaue. Insofern würde ich mir in gewisser Weise selber schaden. Eine bestimmte Art von vernünftigem Zusammenleben wäre dann damit in gewisser Weise behindert. Wichtig ist uns nur, dass diese Alternative jetzt nicht Menschen charakterisiert, sondern Situationen. Wir würden also nie sagen, du bist ein restriktiver Typ oder wir machen jetzt eine restriktive Handlungsfähigkeitsskala, da kannst du ankreuzen, da kommt dann raus, wo du bist, sondern es charakterisiert Situationen, Entscheidungssituationen und die werden eigentlich analysiert. Jetzt, ich weiß nicht, ob dazu Fragen sind, sonst würde ich jetzt nochmal zu dem kommen, was methodisch dieser Begründungsdiskurs ist. Dann wäre ich auch erstmal zu Ende mit diesen verschiedenen Entwicklungen. Also Kritik der Experimentalpsychologie, Versuch einer allgemeinen Konzeption zu entwickeln, Klarheit darüber, dass man das über Natur und Gesellschaft wissen muss, versuchen im historischen Verfahren das in gewisser Weise zu rekonstruieren. Dann die Frage von Handlungsfähigkeit, Analyse von Machtverhältnissen und die Frage, wie können wir dazu beitragen, aus solchen Verstrickungen rauszukommen. Da vielleicht auch nochmal als Bemerkung nur, dass all diese Sachen, die ich erzählt habe, waren immer auch mit empirischen Studien verbunden. Das ist also nicht eine rein theoretische Entwicklung gewesen. Und wenn ich immer gern auf Erziehung zu sprechen komme, dann deswegen, weil ich eine Geschichte auch als Vater hinter mir habe. Und damals als solcher in dem ersten empirischen kritisch-psychologischen Projekt war, das 1978 gegründet wurde, nämlich das Projekt Subjektentwicklung in der frühen Kindheit. Da war ich mit meiner Frau und meiner Tochter mit drin. Also die wurde 78 geboren, also Tochter. Da waren wir, das waren verschiedene Familien drin. Ich war da im Grunde als ein Mischwesen, Forscher und Vater. Das Vorgehen bestand darin, dass die Leute, die da also mit Kind drin waren, sozusagen erstmal Tagebuch schrieben über das Zusammenleben mit ihren Kindern, beziehungsweise also konzentriert Probleme, die sich auch zwischen den Erwachsenen ergaben, die aber sozusagen das Zusammenleben mit Kindern betrafen. Um jetzt erstmal eine ganz breite Basis der Datenerfassung zu haben, keine Restriktionen. Und dann, dass man auch noch ein bisschen lernen muss, so Tagebuch schreiben. Dann war das Vorgehen so, dass sich diese Gruppe alle zwei Wochen, also durchschnittlich so alle zwei Wochen traf. Sozusagen die Tagebücher wurden auch quasi rumgeschickt. Es war damals so ein bisschen komplizierter oder rumverteilt, weil es auch keine Mail-Sachen gab. Aber jedenfalls wurde dann über Tagebuchausschnitte und darin enthaltene Probleme diskutiert. Und diese Diskussionen, die wurden auf Band aufgenommen und waren dann sozusagen erstmal das, was da an Daten gesichert wurde. Und in diesen Diskussionen wurde dann auch darüber diskutiert, welche weiteren Tagebucheintragungen dann wieder diskutiert werden sollten oder welche Probleme man auf einmal sozusagen am Wickel hatte im Verhältnis zu Kindern, also Bevorzugungsverhalten oder was auch immer gerne diskutiert wird, also wie geht man damit um, wenn Kinder Süßigkeiten haben wollen, sollen die dazu einen Zugang haben oder müssen Süßigkeitszugänge reguliert werden, und solche trivialen Sachverhalte wurden da diskutiert, aber analysiert sozusagen auf das, was an theoretischen Hintergründen, Denkweisen, Lebensvorstellungen war und sozusagen über das Verhältnis zu den Kindern. Also das waren sozusagen, diese Diskussionen sind dann immer auch in diese theoretischen Überlegungen durchaus eingeflossen. Insofern war es nicht nur, dass man theoretisch nachgedacht hat, sondern immer auch sozusagen empirische Fragen da reinspielte. Was ich als letztes behandeln wollte, kurz war noch, bevor ich zum Schluss komme, ist, dass wir Begründungsdiskurs nennen. Und zwar der Begründungsdiskurs als die zentrale Sprache der Psychologie aus unserer Auffassung. Ich lese erstmal dazu ein Zitat von Holzkamp vor und werde es dann versuchen, ein bisschen zu verdeutlichen. Also, mit dem Begründungsdiskurs haben wir es weder mit einer Methode noch mit einer Theorie zu tun, sondern mit einer bestimmten Diskursform intersubjektiven Umgangs. Eine Diskursform, die zentral durch den Nexus, also die Verbindung zwischen Bedeutungen, Begründungen und Handlungsintentionen spezifiziert ist. Und zwar unabhängig davon, wie richtig oder falsch die einzelnen Instanzen dabei innerlich gefüllt sind. Entsprechend liegt die einzige Möglichkeit, den Begründungsdiskurs in seiner Besonderheit zu qualifizieren, darin eben vom Bedingtheitsdiskurs abzusetzen. Und der Bedingtheitsdiskurs ist eben der, dass man Bedingungsereignisrelationen hat, wie im Experiment, wir haben bestimmte Bedingungen gesetzt und da kommen bestimmte Reaktionen raus. Und dieser Vermittlungszusammenhang, der in der Frage Bedingung, Begründung, Bedeutung, Prämissen ist, der fällt dabei raus. Und da sagt Holzkamp, das ist sozusagen das, was einer Psychologie, die eine subjektwissenschaftlich sein muss, angemessene Wissenschaftssprache. Wobei Standpunkt des Subjekts nicht metaphorisch gemeint ist, sondern wörtlich zu verstehen ist. Gegenstand subjektwissenschaftlicher Forschung sind nicht andere Menschen, sondern Gegenstand der Forschung ist die Welt, wie die Menschen sie erfahren. Es geht um praktische Lebensvollzüge in historisch konkreten Konstellationen und um Möglichkeitsräume, Handlungsmöglichkeiten und nicht um abstrakte Merkmale oder Eigenschaften. Und der Versuch ist, dass man diese Bewältigungsweisen beziehen kann, eben dann wieder auf die Verhältnisse, in denen bewältigt wird oder die bewältigt werden sollen. Und insofern ist im Vollsinne subjektwissenschaftliche Forschung auf die Mitforschung der betreffenden Leute angewiesen. Die sind also nicht Gegenstand der Forschung, sondern sie sind als Mitforscher gedacht und sozusagen ihre Prämissensetzung, ihre Sinnsetzung, die spielen die zentrale Rolle und das soll dann gemeinsam analysiert und ausgewertet werden. Was ich jetzt nicht mehr jetzt hier darstellen wollte, aber im Prinzip natürlich machen kann, ist, dass man zeigen kann, dass dieser Begründungsdiskurs sich quer durch die ganze experimentelle Psychologie zieht und dass die experimentelle Psychologie ein methodologisches Selbstmissverständnis ist. Das hatte ich jetzt eigentlich für meine Methodenveranstaltung am Samstag gespart. Wenn es aber jetzt hier sich ergibt, dass es interessant sein könnte, kann ich das jetzt hier auch nochmal darstellen. Ich würde jetzt erstmal hier das so abschließen, weil ich denke, die wesentlichen Etappen dessen, was kritische Psychologie an Entwicklung durchgemacht hat, von der Psychologiekritik bis hin zur Subjektwissenschaft, zumindest skizziert zu haben. Erstmal vielen Dank.